if you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Herzlich willkommen bei Methodisch Inkorrekt, Folge Nummer 1 der Frontnachrichten aus der Wissenschaft. Mit mir heute hier wieder Rainer Trempfort. Hallo. Und mein Name ist Nicolas Wörl. Hallo. Ja, hi. Ja, wie war dein Tag in der Wissenschaft, Rainer? Mein Tag in der Wissenschaft. Ich habe heute Dienstleistungen für den... Institutsleiter? Institutsleiter, für unseren Chef okay, erbracht ja. Und an meiner Anlage weiter rumgeschraubt, hat Spaß gemacht. Schöner Tag. Das freut bis mich. Bis jetzt. Ja, ja. Aber was heißt bis jetzt, meinst du jetzt? Wobei mir wurde Bier versprochen. Oh, da habe ich ein kleines Geständnis zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, habe ich hier in unseren Sendungsplan eingetragen, ein Errata. Ja, habe ich auch schon gesehen. Willst du etwa sagen, wir haben letztes Mal nicht die Wahrheit gesagt? Aber ich würde nicht so weit gehen, dass wir nicht die Wahrheit gesagt haben. Aber getreu unserem Sendungstitel, methodisch inkorrekt. Wollen wir wirklich Sachen richtig stellen? Ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn wir regelmäßig das zu einer Institution machen, dass wir am Anfang gleich mal klarstellen, was wir beim letzten Mal für den Stuss geredet haben. Dann brauchen wir aber bald einen zweiten Podcast. Meinst du so einen reinen Errata? Ja, methodisch inkorrekt Errata. Blöd wird dann nur, wenn die Sendung länger ist als die eigentliche Sendung. Nein, ich glaube, so schlimm hat es uns nicht getroffen in der letzten Sendung. Was haben wir denn falsch gemacht? Ich möchte, also falsch, weiß ich nicht. An einer Stelle haben wir aus verständlichen Gründen, sind wir ein bisschen zu knapp geworden. Beispielsweise an der Stelle, als es eine kleine Verpuffung gab hier in unserem Studio. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich, ja. Das Piepen hat mittlerweile nachgelassen. Das freut mich sehr. So ein Tinnitus kann ja auch schon mal bleiben. Richtig, richtig. Also um nochmal sozusagen den Recap zu geben, was hier letzte Woche oder vor zwei Wochen passiert ist. Wir haben ein kleines Experiment mit Wasserstoff in Eiern gemacht, bei der es zu einer kleinen kontrollierten Explosion kam. Die Spuren sind mittlerweile beseitigt hier in unserem Studio. Allerdings, wir waren insgesamt etwas überrascht auch von der Lautstärke dieser Explosion. Und deswegen bin ich unkonzentriert geworden, auch vielleicht wegen der Rauchentwicklung. Kommt zum Punkt. Ich habe vergessen zu sagen, ich glaube, wir haben noch davon gesprochen, dass wir dort eine Knallgasexplosion beobachtet haben. Ja. Was ich interessant finde oder was wir, glaube ich, angefangen haben zu erklären, ist, dass das eine Reaktion aus oder von Wasserstoff, den wir ja gezielt eingegeben haben. Ich wollte es gerade nicht kontrolliert sagen. Und Sauerstoff gewesen ist. Das Reaktionsprodukt dieser Knallgasexplosion habe ich nicht erwähnt in der Sendung. Das finde ich ein bisschen schade. Weil ich nicht? Nee, habe ich nicht. Ich glaube nicht. Also das Reaktionsprodukt ist nämlich Wasser. Das finde ich schon interessant, dass man zwei Gase zusammentut und dann in einer Explosion Wasser erzeugt, die ja dann doch deutlich zu hören war. Hat auch so wissenschaftshistorisch für Aufregen gesorgt, als das irgendwann, weiß ich nicht, 1700 irgendwann mal jemand rausgefunden hat. Ist das so? Ja, wirklich. Ich habe dann beim Nachlesen noch festgestellt, dass dann ein explosionsfähiges Gemisch bildest, wenn der Wasserstoff, der Volumenanteil des Wasserstoffs zwischen 4 und 77% ist, also schon relativ, also ein breiter zwischen Bereich. Zwischen 4 und 7, ja, was ist das denn? Ja. Schon erstaunlich. Ne? Ja, allerdings. Die Heftigkeit der Explosion ist dann natürlich sehr unterschiedlich. Kann übrigens auch genutzt werden, um Geräte zur Wasserstofferzeugung auf ihre Dichtigkeit zu überprüfen. Wird wohl auch so gemacht, habe ich gelesen. Knallgas rein und anzünden? Nee, eben nicht Knallgas rein. Du hast halt einen Aufbau, der Wasserstoff erzeugt. Wenn du rein Wasserstoff hast, kannst du den kontrolliert abbrennen über der Anlage. Je mehr Luft drin ist, je mehr Sauerstoff drin ist in deiner Anlage, desto mehr verändert sich das Geräusch, welches bei der Verbrennung erzeugt wird. Und deswegen können Fachleute an diesem Geräusch wohl erkennen, wie viel Sauerstoff oder wie dicht die Anlage ist quasi. Ich wollte im Laufe der nächsten Woche mal den Wasserstoffgenerator an meine Anlage anschließen. Dann können wir oben auch so ein Flämmchen anzünden und mal gucken, wann es knallt. Ja, du hast sicherlich beim letzten Mal bemerkt, ich bin kein Experte, deswegen mich lässt du da bitte raus. Das war das eine Errata, was ich ein bisschen schade fand, dass wir das nicht mehr erwähnt haben. Aber, noch mehr? auch nur eine Kleinigkeit. Wir hatten über Methan und den Geruch von Methan gesprochen. Ja, ich erinnere mich. Ich hatte richtigerweise gesagt, dass Methan eigentlich kein Geruch hat. Ich war etwas ungenau, als es darum ging, warum man dann doch gelegentlich den Eindruck hat, dass Methan riechen kann. Ja. Der Grund ist, dass Methan entsteht bei der Zersetzung von organischen Stoffen unter Luftausschluss. Mhm. Zum Beispiel im Darm. Bei der Verdauung. Bei der Verdauung, sagen wir, ja, genau. Da entstehen häufig auch schwefelhaltige Gase bei. Mhm. Die riechen dann wiederum. Mhm. Das Methan aber nicht. Ich war da etwas ungenau, wo dann tatsächlich der Geruch herkommt. Ja, aber das ja schon, geht schon Richtung Haarspalterei. Das Wichtige ist ja, dass man was mitgenommen hat. Man hat gelernt, Methan riecht nicht. Genau. Was ich tatsächlich interessant fand, ist, wenn du Erdgas riechst. Erdgas ist eigentlich auch nur Methan, stinkt auch nicht. Aber die mischen Sachen bei, ne? Damit ja, genau. Man es riecht. Ja. Genau, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist natürlich irre, ne? Damit du einen Leck merkst in deiner Wohnung, wenn du ein kleines Leck hast und dann nicht mit der Zigarette durch die Gegend rennst, mischen die da Schwefelverbindungen dazu, organische, damit du genau das wahrnimmst, dass ein Leck irgendwo ist. Beziehungsweise damit die Zulieferer das entdecken können. Denn auch da, Methan in der Luft, keine gute Idee. Wenn wir da schon mal bei sind bei Prozentangaben, irgendwas zwischen 4% und 16% explodiert. Ja, zumindest mal ein bisschen genauer. Ganze Kiste fliegt dir dann um die Ohren. Übrigens auch historisch natürlich interessant, weil hier im Ruhrgebiet, wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet, wir senden ja aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Pott. Grubengasexplosion war genau das. Ne? Da war das Problem. Wenn da Grubengas, also Methan, auch ausgetreten ist, das hat sich vermischt mit der Luft, dann ist das schon mal hochgegangen. Das war nicht so erfreulich. Grubenexplosion. Grubenexplosion, genau. Ja, das waren unsere Erratas, glaube ich. Schön. Es war ja doch weniger schlimm, als ich befürchtet habe. Dachtest du, ich stelle dich hier direkt an den Pranger, oder? Nee. Also das Methan habe ich ja im Sendungsplan gesehen, das hast du erklärt. Da warst du beruhigt. Ja, da war ich beruhigt. Ja, okay, was haben wir denn heute? Genau, welche Themen haben wir denn heute? Was hast du denn heute mitgebracht, wo wir methodisch inkorrekt sein? Also ich habe mitgebracht einmal das kleine Bakterien 1+1. Mhm. Erkläre ich nachher, worum es genau geht. Gerne. Und als zweites Thema, wo steht's? Genau, die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist auch eine wissenschaftliche Frage. Das ist in gewisser Weise auch eine wissenschaftliche Frage, ja. Wir sind ja hier schließlich ein Wissenschaftspodcast. Aber überhaupt, da gibt's, glaube ich, keinen Zweifel dran. Ich habe auch zwei Themen natürlich mitgebracht. Das eine Thema ist die Rettung meiner Büropflanzen. Was gibt's denn dazu? Wir sind hier bei Wissenschaft, nicht bei Wundern. Ja, schauen wir mal. Wobei die schon wieder sehr grün aussieht. Es geht auf und ab hier. Also die Rettung für meine Büropflanzen. Und mein zweites Thema habe ich genannt, jetzt wird's appetitlich, schwitzende Menschen, kühlendes Bier, schaurige Tornados. Da haben wir's. Bier. Haben wir's wieder. Jetzt haben wir's. Na, jetzt kann ich's dir wahrscheinlich auch nicht mehr vorenthalten. Und ich habe dein Flehen natürlich erhört. Ja, ich habe schon den ganzen Tag nichts getrunken, außer Kaffee. Du hast gejammert nach der letzten Sendung, dass es zu wenig Bier gab. Und ich habe dir mir Bier mitgebracht. Ich habe dir kaltes Bier mitgebracht. Allerdings. Ich möchte dabei mal meine Lieblingstätowiererin zitieren. Bier, Bier, Bier, Bett, Bett, Bett. Also ich habe dir kaltes Bier mitgebracht. Hefeweiß. Ist das ein Weißbier und ein Pilz? Ja. Ich habe dir sehr kaltes Bier mitgebracht. Hast du da den Froster gepackt? Dein wissenschaftlicher Scharfsinn ist mal wieder beeindruckend. Nee, das ist Partyerfahrung. Es war über Nacht im Eisschrank. Ja. Du ahnst sicherlich, was passiert ist mit dem Bier. Es ist gefroren. Genau. Es ist steinhart. Du wirst es nicht trinken können. Immer noch? Wie lange? Wo hast du das denn aufbewahrt? Bis dann haben wir hier einen Gefrierschrank. Wir haben hier einen Gefrierschrank und da war es drin. Es ist steinhart gefroren. Und nicht geplatzt. Wie du auch merkst, wenn du diese Dose anfasst, sie lässt sich nicht eindrücken. Also es sind okay, den Hörern ja, das zu beschreiben. Ist ein Holzen und ein Paulaner. Wir haben hier also nichts Schlimmes. Genau 0,5 Liter Dosen Bier und die sind beide bretthart gefroren. Ja. Biereis quasi. Wie ich dich kenne, ich kombiniere jetzt das erste Experiment oder das Experiment des Tages mit dem ersten Thema des Tages. Denn die Frage ist natürlich, wie kriegst du dieses Bier jetzt möglichst schnell wieder trinkfähig? Ohne Salz reinzukippen oder sowas? Ungern, ja. Ja, ja. Ich habe dafür hier in unserer Institutsküche bereits ein Experiment vorbereitet. Wir werden diese beiden Dosen nun versuchen aufzutauen. Wir werden beide... Wir packen die da nicht in den Ofen oder so, ne? Doch, die eine packen wir in den Ofen bei 120 Grad. Bei uns fliegt ja alles um die Ohren. Die eine Dose werden wir bei 120 Grad in den Ofen stellen. Du meinst nicht unsere neue Küche hier? Doch, die neue Küche hier. Die andere Arbeitsgruppe noch mitnutzt, die auch noch alle da sind. Ja, ich bin ja Naturwissenschaftler. Da werden auch die anderen sind auch Naturwissenschaftler. Wir werden dafür schon Verständnis haben. Ja, natürlich. Also lass mich bitte das Experiment erklären. Ja, entschuldige. Die eine Dose werden wir bei 120 Grad in den Ofen stellen. Die andere Dose werden wir über einem Kochtopf in den Wasserdampf halten. Das sind auch etwa 100 Grad, sagen wir mal. Mhm. Und wir werden mal schauen, welche davon schneller und besser auftaut. Und wir müssen uns jetzt kurz in die Küche begeben. Dafür habe ich hier schon eine kleine Pausenmusik vorbereitet. Die werde ich ablaufen lassen. Die geht nur eine Minute, dann sind wir wieder da. Während das dann da in Ruhe in der Küche köchelt, können wir hier noch ein bisschen aufnehmen. Aber für die Vorbereitung kurz Pausenmusik. So, wir sind zurück aus der Küche. Bier ist im Ofen. Ja, ich muss zugeben, ein bisschen nervös bin ich. Hast du den Timer gestellt von deinem Handy? Noch nicht, aber mach das bitte. Sofort, ja. Ich würde sagen, stell den bitte mal auf 10 Minuten. Jo, gestellt. Wir haben jetzt ein Bier im Backofen bei 120 Grad. Das Holsten. Umluft. das Holsten. Und wir haben ein Bier über dem Kochtopf, also über kochendem Wasser, auf einem Rost auch aufliegen. Im Wasserdampf kann man sagen. Oder im Wasserdampf kann man sagen. Bist du auch etwas nervös? Ich bin erstens nervös, zweitens enttäuscht. Ich dachte, als du mir Bier versprochen hast, habe ich mir ein bisschen was anders vorgestellt. Also ich habe jetzt die Wahl zwischen gegartem oder gebackenem Bier. Genau. Ja, ich meine, ich nehme das Gebackene. Ich finde das jetzt alles nicht so tragisch. Was genau erwarten wir denn jetzt? Oder warum zeigst du mir das? Hier sind übrigens noch Eierschalen. Ehrlich? Ja, ernsthaft. Das verrate ich dir gleich erst. Dieses Experiment schließt sich nämlich nahtlos gleich an meinen ersten wissenschaftlichen Beitrag an. Da erkläre ich dann, was wir sehen wollen. Jetzt würde ich gerne über was anderes reden, denn ich muss mich etwas ablenken. Ich werde nämlich etwas nervös bei der Vorstellung, dass wir da hinten Bier in unserer Institutsküche haben. Im Backofen. Also nicht in der Küche wäre nicht das Problem, aber im Backofen. Ja. Das ist dann doch ein bisschen blöd. Oder das macht mich nervös, insbesondere nachdem das... hast du mal so eine Dose in die Mikrowelle gepackt oder mal gesehen, was passiert, wenn man so eine Dose in die Mikrowelle... Wissenschaftlicher Spam. Ist dir sowas schon mal untergekommen? Nee, da war immer nur so Penisverlängerung und sowas in die Richtung. Genau, bis vor vier... Oder die Tanja, 23, die mich unbedingt kennenlernen möchte. Ah, die, okay. Genau das kenne ich natürlich auch. Frauen, die einen unbedingt kennenlernen wollen. Ja. Die von dir bereits angesprochene Penisverlängerung, die wir natürlich unter wissenschaftlichen Aspekt auch mal betrachten könnten, aber vielleicht in einem der späteren Sendungen. Und natürlich Millionenbeträge, die irgendwo in Afrika rumliegen, auf Konten, wo ich nur mein Einverständnis geben müsste. Ja. Dann wird sofort auf mein Konto transferiert. Ja, kenne ich. Man muss nur irgendwie die 200 Euro Überweisungskosten halt, die können halt nicht getragen werden, bevor es ausgezahlt wird. Genau, ne? Die müsste man dann per Western Union oder so. Ich bin in dieser Woche oder in den vergangenen zwei Wochen bin ich verstärkt, habe ich verstärkt wissenschaftlicher Spam bekommen. Das ist tatsächlich so verstärkt, dass es mir aufgefallen ist und dass ich... Was heißt das? Werbung von irgendwelchen Firmen, die dir irgendwelche Messgeräte verkaufen wollen? Weil sowas habe ich auch andauernd. Okay, das bekomme ich auch. Das würde ich noch so in den Bereich des Seriösen stellen. Ja. Wobei ich jetzt nicht, ich muss vorsichtig hier sein. Ich weiß nicht, das, was ich dir jetzt vorstelle, mag vielleicht auch seriös sein, aber doch ein wenig skurril. Ich habe eine E-Mail bekommen, wo ich meine gezüchteten Knockout-Mäuse bestellen kann. Weißt du, was Knockout-Mäuse sind? Nein. Knockout-Mäuse, also eine Knockout-Maus, Knockout von außer Gefecht gesetzt, so, ist eine Maus, bei der durch genetische Manipulation, Gene-Targeting heißt das im Englischen, gezielt ein oder mehrere Gene deaktiviert werden. Die werden dann gezüchtet, die bekommst du dann und kannst dann damit Experimente machen. Du kannst dann gucken, ob dein Medikament, was du gerade entwickelst, bei der Maus besser oder schlechter funktioniert. Oder also bei einem spezifischen Gendefekt, ob dein Medikament hilft. So stelle ich mir das vor. Okay. Und dafür habe ich in den letzten zwei Wochen zweimal eine E-Mail bekommen, dass ich doch bitte meine Mäuse bestellen soll, wo ich gezielt sagen kann. So ein 100er-Pack oder? Wahrscheinlich spielt es keine Rolle. Wie viel ich davon haben möchte, sofern ich dafür bezahlen kann. Was meinst du, aus welchem Land mich solche, also wo sowas möglich ist? So eine freie Forschung? Indien? Ja, geht so. China? Ja, natürlich. Ja. Also dieses Unternehmen mit dem schönen Titel, oder die Webseite heißt www.modelorganism.com. Ja. Da siehst du, wo es hingeht. Sie wollen sich vermutlich nicht nur auf Mäuse spezialisieren. Ja. Ich denke, das wird in Zukunft auch weitergehen. Also www.modelorganism.com bietet mir diese Mäuse an. Preise habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber die sitzen in Shanghai. Da kann man sich also Mäuse züchten lassen. Ich habe dann festgestellt, ich habe in dieser Woche noch mehr derlei Spam-Mail bekommen, sagen wir mal, wo man auch noch Antikörper sich herstellen lassen kann. Da geht aber leider nicht mal die Webseite auf, wenn ich versuche, da drauf zu klicken. Die züchten dir irgendwelche Antikörper, mit denen du dann rumfuschen kannst. Ja, halten wir fest. Sind wir froh, dass wir keine Biologen sind, oder? Ja, das habe ich mir heute übrigens auch schon mal gedacht. Das erkläre ich dir später noch, warum. Ich habe mein zweites wissenschaftliches Thema, da geht es ja um Bakterien und so. Und ich habe versucht, das Paper zu lesen und bin nach der ersten Spalte ausgestiegen, weil ich nichts mehr verstanden habe. Aber ist trotzdem dein Thema, oder? Ja, ist trotzdem mein Thema. Ist ja nicht so, dass ich nicht improvisieren könnte. Da bin ich mal gespannt. Ja. Was hast du denn sonst noch so in den letzten zwei Wochen erlebt? Was habe ich sonst noch so erlebt? Wie lange läuft unser Bierexperiment eigentlich noch? Ich bin da nämlich doch zunehmend nervös. Unser Bierexperiment läuft noch 3 Minuten. Eieiei. Da haben wir es wieder, Zeitrelativität, ne? Wenn man eine Bierdose im Ofen hat, dann können 8 Minuten oder 10 Minuten verdammt lang sein. Okay, was habe ich noch erlebt? Ich war beim Science Slam. Du warst beim Science Slam? Ich war beim Science Slam. Meinem großen Vorbild, dir, nachgeeifert. Gut, danke, danke. Vielleicht sollte ich dazu einmal kurz erklären, was ein Science Slam überhaupt gerne, ist, ja. Weil viele Leute kennen das ja nicht. Manchen Leuten ist ein Poetry Slam Begriff. Science Slam ist ähnlich. Man hat 3 bis 4 Kandidaten oder 4 bis 5, die sogenannten Slammer. Namen finde ich scheiße, aber heißt halt so. Und zwar hat man beim Science Slam die Möglichkeit, sein wissenschaftliches Thema oder seine Forschungsarbeit, also seine Diplomarbeit, Doktorarbeit oder was auch immer, wo man gerade dran arbeitet, für ein breites Publikum, also so 100, 200 Leute, möglichst unterhaltsam innerhalb von 10 Minuten darzubieten. Ui, 10 Minuten ist natürlich eine Herausforderung. Genau, das war dabei auch übrigens mein größtes Problem, weil ich mache meine Vorträge genau wie unsere Sendung hochprofessionell nicht vorbereitet. Für mich ist es problematisch, einen Vortrag wirklich genau 10 Minuten lang zu machen. Also ich habe meinen Vortrag vorbereitet, einen Tag vorher, habe den dann mal durchgesprochen, war bei 15 Minuten und habe gemerkt, solltest du mal vielleicht so 10 Folien rausschmeißen. Hat funktioniert und ist auch schön kurz geworden. Aber noch zurück zum Science Slam. Also die Slammer tragen nacheinander in einer gelosten Reihenfolge ihre Vorträge vor. Also 10 Minuten Themen, beispielsweise bei dem Slam, wo ich jetzt war, hatten wir sowas wie... Mikrodestillation von einem Ingenieur vorgetragen, aber auch von einem Historiker, der hat was zum Vietnamkrieg erzählt, oder Biologe war dabei, der hat die Relativitätstheorie aus der Sicht eines Biologen erklärt. Auch sehr interessant. Was hast du denn erklärt? Ich habe über dienliche Defekte geredet. Dienliche Defekte? Dienliche Defekte. Ja, mir ist keine beschissene Alliteration eingefallen. dienliche Defekte, also da ging es um das Thema meiner Doktorarbeit, wenn es denn mal irgendwann da weitergeht. Es ging um Defekte in Diamantgittern, und sogenannte NV-Zentren. Wer allerdings das Ganze, also das jetzt zu erklären, wird zu lange dauern und auch da wird man viel zu schnell merken, dass ich viel zu wenig weiß. Wer das Ganze sich mal anhören möchte, das gibt's irgendwann mal bei YouTube, die Vorträge, und ich bin am Dienstag auch wieder in Bochum auf der Bühne. Du hast Blut geleckt quasi. Ich habe Blut geleckt, richtig. Ich habe nämlich den ersten Slam glücklicherweise tatsächlich gewonnen, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich bin sehr stolz auf dich, ja, in der Tat. Also ich habe ja gesehen, wie du hier die Stunden vor dem Slam noch an dem Vortrag gearbeitet hast. Da war ich mir dann nicht ganz so sicher, obwohl ich natürlich deine Fähigkeiten kenne, zu improvisieren. Ich bin sehr stolz auf dich, natürlich. Ich muss dazu sagen, Gewinn war natürlich schön. Wenn ich gesagt hätte, nee, Gewinn ist mir scheißegal, da hätte ich gelogen. Natürlich ist das schön zu gewinnen, aber das ist tatsächlich nicht das Wichtige dabei. Also es ist eigentlich echt schön, sich vorher mit den anderen Leuten auch zu unterhalten, die auch Vorträge halten, ein Bierchen zu trinken, geht nämlich alles auf den Veranstalter. Und da sind echt nette Leute bei, also und auch schräge Leute teilweise. Und dieser Dialog zu anderen Wissenschaften ist halt echt nett. Und ich freue mich nochmal dabei zu sein. Du hast ja auch schon diverse Male hier was über Diamanten erzählt. Das fand ich übrigens auch sehr schwer, was zu erzählen über Diamanten, ohne Diamanten dabei zu erwähnen. Ich will ja nicht in deinem Gebiet. Ach so, okay, filtern. Ja, ja. Okay, ja, das stimmt. Du guckst auf dein Telefon, ist... Ja, der Timer ist abgelaufen. Dann, lauf ich mal eben in die Küche und du erzählst noch was über den Slam ganz kurz, oder erzähl doch mal, du hast gesagt, 10 Minuten ist die Zeitbegrenzung. Ja. Was passiert nach diesen 10 Minuten? Ich erzähle, was nach den 10 Minuten passiert und wie man rausfindet, wer gewinnt. Du gehst in der Zeit Bier holen. Ich hol Bier, ja. Juhu, Chef befehlen. Also beim Science Slam an sich wird am Schluss, nachdem die 4 bis 5 Leute ihren Vortrag gehalten haben, vom Publikum abgestimmt, und zwar meist mit Applaus. Das heißt, nacheinander werden die Slams nochmal kurz zusammengefasst vom Moderator, ähnlich wie bei Herzblatt. Und ja, und dann gibt's halt entsprechend Applaus vom Publikum. Und kennt man ja, wie bei jeder guten Show, wenn es ähnlich war, dann gibt's nochmal ein Stechen, und der Sieger bekommt am Schluss goldlackierte Handschuhe. Ich war einmal bei einem Slam in Berlin, da wurde anders abgestimmt, da wurden Murmeln verteilt, und das komplette Publikum ist nachher an den Slammern vorbeigegangen und hat halt in die Hütchen so die Murmeln geworfen. Fand ich nicht ganz so schön, hat erstens ewig gedauert, zweitens hatte das ein bisschen was von einer Fußgängerzone, wo halt Leute mit ihrem Hütchen stehen. Ja, da ist er wieder. Ich bin wieder da und ich habe 2 Dosen Bier mitgebracht. Was sich beruhigen wird, ist, sie sind noch intakt. Die Küche ist auch noch intakt. Die Küche hat nicht gelitten. Also sie sieht noch aus wie vorher. Freut mich sehr. Wir haben jetzt 2 Dosen Bier. Ich hätte gern das Holsten. Das Backofenbier. Das Backofenbier. Allein erstens, weil es ein Pilz ist. Zweitens, weil es irgendwie kälter aussieht. Genau. Also sieht frischer aus irgendwie. Das sieht frischer aus. Oder du willst mich foppen und hast das andere einfach nur abgewischt. Ja, wir haben jetzt, wir checken mal. Ich habe hier noch so ein Infrarot Moped. Pyrometer das ist ein Pyrometer. Thermometer, sagen wir mal. Mit dem wir die Temperatur der Dosen jetzt zunächst einmal bestimmen können. Das Backofenbier. Ja. Also gestartet waren sie natürlich, weil die Dosen gleich lange im Eis waren, nämlich die ganze Nacht, mit der gleichen Ausgangstemperatur. Jetzt schauen wir mal, welche Temperatur wir jetzt hier messen. Das Backofenbier zeigt mir eine Temperatur von 10,6 Grad an. Klingt gut. Das heiße Wasserdampfbier, was wir über den Wasserdampf gehalten haben, hat eine Temperatur von 16 Grad, etwa 16,7. Also du mit deinem Backofenbier bist im Moment ganz gut gefahren. Jetzt schauen wir mal, dieses Messverfahren hier mit dem Pyrometer, dem trauen wir ja nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas in die Richtung habe ich ja schon erwartet. Allerdings ist es trotzdem verblüffend. Ich öffne mal meins. Mach mal. Ich das meinige. Warte mal. Ich darf auch mal. Das ist der Grund, warum ich Dosen liebe und Dosenpfand hasse. Boah. Du tropfst hier auf meinen Büroteppich. Ja, ich tropfe. Ich war so. Es wäre aber auch nicht. Es wäre aber auch wirklich nicht methodisch inkorrekt, wenn hier nicht bei den Experimenten irgendwas daneben gehen würde. Also, um den Hörern das zu beschreiben. Hier perlt gerade so mein Bier schäumt ein bisschen über. Ja. Und wenn man reinguckt in die Dose, stellt man auch fest, die ist bis oben hin noch voll mit Eis. Beziehungsweise oben schwimmt Eis. Also stellen wir fest, das Backofenbier ist immer noch gefroren, während meins, also wer sich jetzt fragt, warum diese Messung mit dem Thermometer so ungenau war. Also es liegt vermutlich erstmal daran, dass wir die Außenwand gemessen haben. Außerdem reflektieren die Dosen ziemlich und so ein optisches Thermometer ist immer stark abhängig von der Oberfläche, die man misst, ob die reflektiert, ob die absorbiert. Genau. Was wir aber festhalten können, und das mache ich auch gerade fotografisch, und wir werden die Bilder gleich noch veröffentlichen, ist, dass die Dose aus dem Backofen immer noch voll Eis ist und meine aus dem Wasserdampf trinkbar. Gut, nachdem wir rituell mein Büro ruiniert haben, also meine Tage sind im Institut auch gezählt, oder? Wenn wir so weitermachen. Ich meine Eierschalen, hier riecht es jetzt überall nach Bier. Oh Mann. Ja. Boah. Ich würde sagen, wir stürzen uns aufs Wissenschaftliche dieser Sendung. Ich fand das Experiment schon mal gut, weil ich habe ein kaltes Bier. Meins ist auch noch einigermaßen kalt, aber eben nicht so kalt wie deins. Ja. Du fragst dich sicherlich, warum mache ich hier dieses ganze Bohai mit dieser Küchenphysik? Richtig, warum riskierst du unsere Küche, dein Büro und meine Gesundheit? Meine wissenschaftliche Karriere? Naja. Ja, danke. Nein. Dieses ganze Experiment basiert natürlich auf einer Studie, die ich kürzlich gelesen habe. Tatsächlich? Ein Paper? Ein Paper. Ein Paper zu Bier im Backofen. Ja, warte ab. Kannst du mir sagen, warum ich die ganze Vakuumscheiße da aufbaue, wenn man auch Paper über Bier im Backofen schreiben kann? Warte ab. Der Inbegriff von Erfrischung, kann man ja sagen, wenn man sich so ein Bild vorstellt, zumindest für unsere männlichen Geschlechtsgenossen, ist sicherlich an einem heißen Sommertag im Garten sitzen oder am Strand oder wo auch immer. Und man hat so eine kühle Dose in der Hand, an der so das Wasser abperlt, weil die Dose so kalt ist. Diese Studie. die jetzt veröffentlicht wurde, in der April-Ausgabe von Physics Today tatsächlich, zeigt oder schlägt vor, dass es vielleicht gar nicht so gut ist für das Bier, wenn wir Kondensat, also dieses Wasser an der Oberfläche der Dose haben. Also es gibt eine Studie, ich nenne sie jetzt einfach mal die Bierdosenstudie, aber du wirst gleich feststellen, die Steuergelder sind nicht komplett in die Erforschung von Bierdosen geflossen. Welches Land war das? Die Studie oder die Forscher kommen aus den Vereinigten Staaten. Kann man daraus Waffen bauen oder warum haben die Geld dafür bekommen? University of Washington Forscher sind Dale Duren und Dargan Frierson. Und die haben halt dieses Experiment mit den Bierdosen ist natürlich nur ein Anschauungsexperiment, sagen wir mal. Eigentlich haben die eine ganz andere Sache erforscht, aber dazu komme ich gleich. Du kennst sicherlich den positiven Effekt des Schwitzens. Also ja, kühlt den Körper. Genau, es kühlt den Körper. Und zwar, weil Wasser von der Haut verdampft. Wenn Wasser verdampft, also der Schweiß verdampft, dann ist dafür erstmal Energie nötig, denn das Wasser soll in den dampfförmigen Zustand überführt werden. Dafür brauchst du Energie, so wie du beim Herd halt auch Wasser zum Kochen bringst und es dann dampfförmig wird. Diese Energie kommt offensichtlich vom Körper, denn der Körper macht ja diesen Flüssigkeitsfilm warm. Und weil diese Energie vom Körper kommt, wird diese Energie abgeführt und der Körper dadurch gekühlt. Das ist der positive Nebeneffekt des Schwitzens. Jetzt kann man sich noch fragen, warum ist da so viel Energie für nötig? Nun, das liegt daran, dass Bindungen in der Flüssigkeit quasi aufgebrochen werden müssen. Also das ist eine Flüssigkeit, wo es relativ viele Bindungen gibt. In dem Gas, also wir überführen es ja in den gasförmigen Zustand, da gibt es keine Bindung mehr, da sind die Moleküle für sich alleine weitestgehend. Und zum Aufbrechen dieser Bindung braucht es eben Energie. Also diese Energie wird aufgebracht. Das, also dieser Effekt, dieser positive Effekt des Schwitzens, funktioniert aber auch umgekehrt. Wenn du Wasserdampf wieder flüssig machst, dann wird Energie frei. Und das ist das, was wir gerade in unserer Küche hier gemacht haben. Wir haben Wasserdampf genommen, also aus dem Kochtopf. Und der kondensiert an der Oberfläche der kalten Dose, wird also aus der gasförmigen Phase wieder überführt in die flüssige Phase. Und dabei wird sehr viel Energie frei. Also mehr als im Backofen. Das haben wir hier gerade demonstriert. Zumindest wenn man dem Experiment Glauben schenken darf. Also es wird energiefrei und dadurch erhitzen wir Bier. Und der Autor dieses Papers in Physics Today, der Herr Duren, hat das mal nachgerechnet. Der hat gesagt, 100 Mikrometer Wasserfilm, also Zehntel Millimeter, also eine realistische Menge, würde ich sagen, erhitzt eine Bierdose von 0,33 Liter um 5 Grad. Das finde ich insbesondere deswegen erstaunlich, weil wenn man sich vorstellt, wie wenig Wasser dieser dünne Film ist an der Oberfläche im Vergleich zu der vielen Flüssigkeit im Bier drin, also ja in der Dose drin. Also das Verhältnis ist ja. Wobei, wenn man sich mal überlegt, wenn man Wasser zum Kochen bringt, wie viel Energie man da reinstecken muss, um halt in die andere Richtung zu kommen, von flüssig zu gasförmig. Das ist ja schon eine Menge, ne? Also jeder, der mal neben Wasserkocher gestanden hat und gewartet hat, dass das verdammte Ding endlich fertig wird, weiß, dass man da ordentlich Energie reinballert. Ja, aber auch genau unter dem Aspekt oder unter der Fragestellung ist es natürlich erstaunlich, dass so ein dünner Wasserfilm außen in der Lage ist, so viel Wasser in der Dose wieder zu erhitzen, ne? Um 5 Grad. Also schon erstaunlich, finde ich. Ja. Dieses Bierdosenexperiment hat er dann auf seiner Institutswebseite kreiert erstmal oder aufgenommen und dann dieses Experiment sich ausgedacht und dann ins Netz gestellt. Ich verlinke auch mal das Video zu diesem Experiment, weil es ist ganz lustig. Und hat er das mit Bier oder mit was hat er das gemacht? Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat er es mit Cola gemacht, mit Pops. Wie es, glaube ich, in dem Video hieß. Aber da wir ja aus Deutschland senden, dachte ich, mussten wir dieses Experiment auf unser Niveau bringen. Genau. Alkohol. Ich habe mal nachgeguckt, ich weiß nicht, ich kannte diese Dinger, die sind in Deutschland tatsächlich nicht so beliebt. Oder warte mal, dann muss wahrscheinlich anders anfangen. Die Konsequenz aus diesem Experiment ist natürlich, dass Bier insbesondere in den Ländern schnell wärmer wird, indem es warm und feucht ist. Deshalb haben wir in Indien kein ordentliches Bier bekommen. Vielleicht lag's daran, ja. In der Wüste hast du halt nicht so sehr die Probleme, weil es da verhältnismäßig trocken ist. Deswegen habe ich mal ein wenig Zeit investiert, weil ich kannte so Überzieher, sagen wir mal, für Bierdosen, habe ich mal in Ländern gesehen. Die sind so aus Neopren. Die Dinger kenne ich auch. Stülpt man über. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, was das bisschen Neopren denn bringen soll, also als an Isolation. Mhm. Aber ich glaube, mir ist jetzt klar geworden, dass es gar nicht um die Isolation geht, sondern das soll verhindern, dass sich Wasser an der Oberfläche das Wasser an der Oberfläche kondensiert und deswegen sich das Bier nicht so schnell erwärmt. Klingt einleuchtend. Eine Sache bleibt natürlich noch zu sagen, das hast du gerade schon zu Eingangs gefragt. Kann es wirklich sein, dass Steuergelder, sind ja nicht unsere Steuergelder, aber immerhin Steuergelder für so ein Experiment ausgegeben wurde. In der Tat haben die Wissenschaftler das in ihrer Freizeit gemacht, wenn man ihnen glauben kann. So wie wir ja auch. Ja, hier ja, jetzt. Genau. Sie haben es in ihrer Freizeit gemacht. Die eigentliche Forschung, die dahinter steckt, ist aber auch sehr interessant. Wenn wir jetzt also annehmen, dass Kondensation eine Wärmequelle ist, und das haben wir ja gerade festgestellt, kondensierendes Wasser erzeugt Wärme, dann hat das natürlich erheblichen Einfluss auf Wetterphänomene. Wann immer du kondensierende Wassermassen hast, wird Wärme frei. Und das beeinflusst dann natürlich auch die Wärmestimmung. Das kann helfen, Wetterphänomene zu beschreiben oder zu verstehen. Man geht beispielsweise davon aus, dass Ende des 21. Jahrhunderts vermutlich etwa 25% mehr Wasser in der Atmosphäre ist. Wenn man das weiß, also mehr Wasser in der Atmosphäre, bedeutet das natürlich, wenn dieses Wasser irgendwo immer auch mal wieder kondensiert, dass mehr Wärme in der Atmosphäre ist. Und dadurch könnte es sein, dass wir mehr Hurricanes beobachten werden und mehr Tornados. Also schon ein interessantes Thema, dass es sich lohnt. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert, dass man von Bierdosen auf Tornados schließen kann. Vielleicht nicht eins zu eins, aber das zugrunde liegende Phänomen ist das gleiche. Wissenschaft kann schon schön sein, oder? So, bist du versöhnt damit, dass ich dir ein Bier mitgebracht habe und das auch noch sehr kalt gemacht habe? Ja, ich bin versöhnt. Und wir haben noch was dabei gelernt. Ja. Wie du dir vorstellen kannst, für mich zählt in erster Linie jetzt mal das kalte Bier in meiner Hand. Ja. Dann habe ich, was ist? Hast du, also, ich gucke gerade in die Notes. Stubby? In unsere Shownotes. Also das ist der Link für diesen Stubby-Cooler. Dieser Überzieher für Bierdosen. War kurz verwirrt. Kommen wir mal zum wissenschaftlichen Thema 2, Mainz. Und zwar kleine Bakterien 1 plus 1. Und das ist kein Tippfehler. Das ist nicht, dass Bakterien einmal 1, sondern es soll wirklich plus 1 sein. Und zwar, ich habe ja letztes Mal erzählt vom Human Brain Project, wo Forscher versuchen, das menschliche Gehirn aus Computern nachzubilden. Falls du dich erinnerst. Ich erinnere mich, ja. Lustigerweise habe ich heute gefunden, es gibt auch die andere Richtung. Und zwar gibt es Leute, die versuchen, aus Zellen Computer zu bauen. Aus Zellen Computer zu bauen? Also genau in die andere Richtung. Und zwar bin ich da über das besagte Bio-Paper, das ich versucht habe zu lesen. Ich bin da gestolpert über ein Paper, wo, hör kurz in meine Notizen gucken, wie der gute Mann hieß. Timothy Liu vom MIT muss man sagen, war, als ich das Paper gelesen habe, der letzte in der Liste, also wahrscheinlich der Prof, der im Großen und Ganzen nicht viel gemacht hat. Die Namen vorne habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das heißt, bei so einem Thema häufig steht da ja so eine ganze Kette von Autoren, genau. Also waren eher ein paar mehr. Ja, waren so, ich glaube, 4 oder 5 Stück. Ah ja, das geht ja noch. Das geht noch, ja. Auf jeden Fall wurde dieser Herr Timothy Liu dann auch noch interviewt und hat ein bisschen was dazu erzählt in einem populärwissenschaftlichen Magazin. Deshalb habe ich auch im Großen und Ganzen verstanden, worum es geht. Und zwar hat er DNA-basierte Transistoren gebaut. Klingt spannend, finde ich. Warte mal, Transistoren waren im Computer die Bauteile, die, ja, sagen wir mal, An- und Ausschalter. Das sind quasi die Bits an, aus. Genau, also da werden die Informationen, wenn man so will, gespeichert, kann man sagen. Nee, das nicht ganz. Gespeichert werden die ja eher auf der Festplatte, wo einzelne Zustände beispielsweise in der Festplatte halt magnetisiert oder nicht magnetisiert werden. Die Transistoren sind die Dinger im Prozessor, die Informationen verarbeiten. Ah, ja. Also die logischen Schaltungen. Okay. Bauen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, die haben auch als Vergleich mal gesagt, sowas wie mit Transistoren, wie wir sie kennen, manipuliert man elektrische Ströme in Metallleitungen. Ja. Sozusagen. Und die haben das analog gemacht, biologisch, und zwar haben die den Proteinfluss entlang eines DNA-Wires, wie sie es nannten. Okay. Nutzt. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Ist auch nicht wirklich wichtig dafür. Wichtig ist, was man mit den Dingern machen kann. Und zwar haben die E. coli-Bakterien so manipuliert, dass die je nachdem, was in ihrer Umgebung ist, verschieden stark leuchten. Aha. Das heißt, wenn diese Bakterien merken, da ist Zucker und da ist noch irgendwas anderes, irgendeine Chemikalie, leuchten die grün. Je nachdem, wie viel von dem Zeug da ist oder was genau um die rum ist, leuchten die unterschiedlich stark. Aha. Und diese Bakterien haben die gezüchtet und kombiniert, und zwar so, dass sie logische Schaltungen daraus aufgebaut haben. Das heißt, in diesem kurzen Paper ging es darum, die haben sich einen Bakterienstamm genommen, den manipuliert und dann logische Schaltungen so aufgebaut, dass sie, sagen wir mal, Zucker und Zucker um die Bakterie drumherum basteln. Und die Bakterie kombiniert das dann und gibt eine entsprechende Reaktion, die dann als 2 interpretiert werden kann. Also Zucker ist eine 1, das heißt Zucker plus Zucker 1. Also 1 plus 1 sind dann insgesamt 2. Das heißt, die haben aus diesen Bakterien logische Schaltungen gebaut, die addieren können. Ja. Einfache, subtrahieren, dividieren und sogar einen Logarithmus bilden. Da sind das ist Hammer, oder? Da muss man ganz vorsichtig sein, aber da sind sie ja zum Teil weiter als wir. Ja, das habe ich leider auch gedacht, als ich das Ganze gelesen habe. Also vielleicht nicht weiter als wir, aber so mancher von unserer Spezies. Also Also ich fand es auf jeden Fall interessant, dass man aus Bakterien logische Schaltung aufbauen kann. Gibt's denn da einen Grund, warum ich jetzt sagen würde, also es macht Sinn, dafür Bakterien zu nehmen? Weil ich meine, mein Computer funktioniert ja ganz gut. Genau, darum geht's. Also es geht jetzt nicht darum, die Dinger zu kombinieren und daraus ein neues iPad zu bauen, das halt irgendwann mal Beine entwickelt und wegläuft. Und grün wird. Genau, und grün wird. Wenn ich ein Maßriegel ist. Mit dem Grünwerden trifft die Sache schon fast ganz gut. Man kann damit einzelne Zellen so manipulieren, dass die verschiedene Funktionen einnehmen oder zum Beispiel Bakterien. Und zwar dieser nette Herr Lu als Beispiel zum Beispiel genannt, man kann Bakterien so verändern, dass die halt auf ihre Umgebung in einer bestimmten Weise reagieren und andere Zellen anfangen zu manipulieren. Das heißt, man kann diese Bakterien so manipulieren, dass die zum Beispiel Krebszellen einer bestimmten Art erkennen, und wenn sie diese Krebszellen sehen, sorgen sie dafür, dass sie halt irgendwelche anderen Stoffe abgeben, die deine Körperchemie verändern, und dann, ich muss den guten Herrn mal zitieren aus seinem Interview, zu den Bakterien sagte er, they can travel through your guts and make a color in your poop. Das heißt, diese Bakterien können dafür sorgen, dass deine Scheiße grün wird, wenn die halt Krebszellen treffen. Finde ich interessant. Also jetzt nicht die grüne Scheiße, aber dass man Bakterien quasi als Sensoren durch den kompletten Körper einmal durchschicken kann. Das ist natürlich irre, ja. Und dass sowas geht, also dass wir so weit sind in der Genmanipulation, finde ich faszinierend. Ich meine, es gab ja auch die News letzte Woche, die ersten Klone von embryonalen Stammzellen. Ja. Wollte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das geht so in die gleiche Richtung. Und es ist, wie gesagt, genau das andersrum von dem, was ich letztes Mal erzählt habe. Irgendwann, wenn man das weiterspinnt und weiter Prozessoren oder größere Gebilde baut und die halt miteinander verknüpft, da kommt man wieder irgendwann in diese ethische Ecke, wo man sich fragt, wann lebt das Ding? Also Leben tut's ja so schon, aber wann entwickelt es halt irgendwann auch wieder sowas wie Bewusstsein? Aber die Diskussion haben wir ja letztes Mal schon. Das war mein wissenschaftliches Thema Nummer 1. Kurz, knackig, interessant. Lass mich nochmal kurz fragen. Fragen dazu. Es geht also, weil der Aufhänger war Computer, es geht eben nicht darum, Computer zu bauen, sondern genau. Sensoren, biologische Sensoren sind... Ja, auch. Es geht aber auch darum, tatsächlich einfache Schaltungen zu bauen, die vielleicht mal bis zu Computern hinauslaufen. Also das ist nicht das primäre Ziel, aber das ist auch möglich. Zumal diese Bakterien im Gegensatz zu normalen Transistoren sind ja immer so definiert, dass die über einer gewissen Spannung, die anliegt, halt als 1 definiert sind und drunter halt 0. Diese Bakterien können noch mehrere Zustände dazwischen einnehmen. Das heißt, die können mehr als nur 1 und 0. Oh. Die können je nachdem, wie viel zum Beispiel Zucker in der Umgebung ist, in verschiedenen Stufen halt leuchten sozusagen. Und damit sind dann auch wieder andere Schaltungen möglich, die deutlich effizienter sind als ein binäres System. Das auch ohne das Gespräch jetzt zu sehr darauf zu bringen, aber das Prinzip von Quantencomputern, die ja auch Überlagerung von Zuständen sind und deswegen nach anderen Algorithmen schneller rechnen können, genau. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall. Also zumindest diese Trennung von diesem starr binären System, was in der Natur ja eigentlich wenig vorkommt. Also die Schaltkreise, die aus diesen Bakterien gebaut werden können, die sind analog, also nicht digital im Sinne von 1 und 0, sondern es können wirklich verschiedene Ströme beziehungsweise verschiedene Intensitäten gemessen werden. Fand ich wirklich interessant. Paper habe ich, wie gesagt, versucht zu lesen, nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, wenn du schon nicht verstehst, was die Leute dir da im Einzelnen, welche Bakterien die da wie kreuzen, liest du zumindest mal, was die überhaupt gemacht haben. Also das Setting, da musste ich auch nach Zeile 3 aussteigen, weil dann kamen irgendwelche kryptischen Bakterienstammbezeichnungen, die ein bisschen aussahen wie Windings. Na gut, man muss zu deiner Rechtfertigung sagen, du bist kein Biologe und deswegen musst du nicht unbedingt dort zu sehr zu Hause sein. Richtig, aber ich habe das Prinzip verstanden, fand es interessant. Ich habe hier ein Video gefunden, das passt gerade ganz gut dazu, wenn wir uns vorstellen, dass es Bakterien gibt, die, was hast du gesagt, Logarithmen lösen können. Tatsächlich. Also wenn Bakterien jetzt so intelligent wären und langsam intelligenter wären als wir, da passt dieses Video ganz gut dazu. Das möchte ich dir gerade mal zeigen, wenn du die 2 Minuten gerade mal hast. Ja, ich habe ja mein Bier. Hi, I'm Cornelius Gruppe. I'm a neurologist and senior research chemist here at SleepThinker. Did you ever notice how many stupid people surround you? If you didn't, then you might be one of them, in which case you can turn off this video and carry on with your life. It's no secret that morons and idiots are the majority of... Ja, müssen wir nicht mehr weiterhören, oder? Ja, warte mal, cool. Lass mal noch weiter gucken, aber... World's population. They're not suddenly going to get smarter or start acting reasonably. It's you who will have to change. You're in the minority. We have developed a pill, which, depending upon active ingredient concentration, can reduce a person's IQ permanently. We have minus 10, minus 30, and the strongest minus 50. But why should I consider lowering it, you might ask? Because life is easier, and the world is a much happier place when you're dumb. Wouldn't you like that? We recommend lowering your IQ to around 70. But don't worry, with an IQ of 70, you can still tie your shoelaces and bite an average rap song. Simply speaking, the pill softens your mind, but it still needs to be reprogrammed. So after taking the pill, you spend the rest of the day in your room listening to Lil Wayne and Pitbull music, also reading The Sun and watching MTV. You then take a nice hot bath, go to sleep, and in the morning, you wake up dumber than you were the day before. Self-awareness, decency, Lack of confidence, even fear, will cease to exist. Jump off the roof. Drive drunk. Set your own flatulence on fire. All of these meaningless and dangerous activities that you never tried will become very enjoyable and fun. Now, unfortunately, there is one side effect that I must mention. All those people that you had no concern about will suddenly start to annoy you. People of other races, other sexual orientation, people with more money, basically anyone different from you. But the good thing is that you won't have to hate them on your own. You'll make plenty of like-minded friends, because you'll be in the majority. So think about it. The world's a much brighter place when you're not too bright for it. To find out more information about Minus IQ, visit our company's website at www.sleepthinker.com. Ja, Sleepthinker. Und meinst du, das Geschäftsmodell wird Erfolg haben? Ich weiß nicht. Also, es gibt schönere Wege, sich langsamer seinen IQ wegzusaufen. Oh, eben. Funktioniert auch super. Aber schöne Idee. Erinnert mich ein bisschen an die South Park-Folge mit den 99%. Die kenne ich gar nicht. Da geht es auch darum, dass sie... ja, guck einfach mal. Da geht's darum, dass halt die große Mehrheit halt immer recht hat und so. We are the 99%. Aber die werden nicht dümmer. Nein, nein. Ich dachte, nachdem du beim letzten Mal hier schon so brillante Filme, Filmtipps gegeben hast. Was habe ich denn an Filmen? Ich habe ich weiß nicht. Gedächtnis. Trash, irgendwelche Trash-Movies. Ah, hast du, ja, ja, ich erinnere mich. Toxic Avenger. Ja. dachte ich, kommt jetzt hier, gab es nicht auch mal so einen Film, wo es darum ging, dass die Bevölkerung zunehmend dümmer geworden Idiocracy. Ist? Genau, den ja, hatte ich. Ja, auch sehr schön. Ist ein guter Film. Ja, der ist sehr, sehr trashig, aber die Idee ist halt bestechend. Also... Es geht halt, einmal kurz zusammengefasst darum, dass sich die Leute, die intelligent sind, immer weniger vermehren, weil die halt immer drüber nachdenken, ob sie sich Kinder leisten können und so weiter, und die dummen Menschen einfach immer mehr Kinder bekommen. Und so in, ich weiß gar nicht, so ein Typ wird dann, so ein Average Joe wird dann eingefroren zufällig, wacht dann irgendwie 1000 Jahre später wieder auf und ist plötzlich der intelligenteste Mensch der Welt, weil alle Bratze hohl sind. Ist sehr schön. Aber sehr trashig, ja. Aber nett. Das heißt, du meinst, die Pille, die Dummheitspille ist nicht die Lösung für die Menschheit. Sollen wir weiter daran arbeiten, dass die Welt ein besserer Planet wird durch Bildung? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir nahtlos über zu dem nächsten wissenschaftlichen Thema. Ein Thema, was ich mitgebracht habe, was ich genannt habe, Rettung der Büropflanze. Pflanzen müsste das eigentlich heißen, weil hier ja, wie du ja weißt, der geschätzte Hörer nicht, aber wie du weißt, mitten im Leben sind wir hier in meinem Büro vom Tod umfangen. Ja. Wobei, die hat sich wieder gefangen dahin. Aber die war auch mal ein paar Tage bei uns drüben. Also um's mal für den nicht, also für diejenigen zu erklären, die nicht so oft in meinem Büro sind, die Pflanzen, die ich mir regelmäßig hier kaufe, sterben ungefähr genauso schnell, wie ich sie kaufe. Ja. Zum Teil, wie ich neulich mal getweetet habe, die Pflanze, die ich zuletzt gekauft habe, habe ich große Sorge, dass die nicht mal mein Büro erreicht, weil ich sie immer vergesse, sie mitzubringen. Also ich frage mich, ob hier auch Plastikpflanzen eingehen würden. Ein interessantes Experiment wäre das. Vielleicht können wir da mal drüber nachdenken. Es gibt jetzt aber Hoffnung, denn Philipp Marmotton, würde ich sagen, aus Frankreich, University of Grenoble, hat herausgefunden, dass Pflanzen, genau wie Menschen, die dürsten, Geräusche machen. Ernsthaft? Ja. Man muss nur gut genug hinhören. Das ist doch auch so mit Pflanzenräder und Bäumeumarmer, oder? Nein, das scheint mir schon glaubhaft zu sein. Da muss ich einmal kurz erwähnen, wusstest du, dass wir in Essen, okay, du kommst aus Gelsenkirchen, aber wir in Essen sind Weltrekordhalter. Jetzt, bevor du die Geschichte abfeuerst, kann ich dir sagen, Gelsenkirchen ist auch mannigfach Weltrekordhalter. Ernsthaft? Meiste Spielotheken pro Einwohner. Ja, okay. Was hat man denn noch? meiste größte Kinderarmut oder also da muss ich jetzt vorsichtig sein, aber also mit Weltrekorden sind wir ganz weit vorne. Aber feuer deinen Essener Weltrekord ab. Wir sind seit letzter Woche am Wochenende Weltrekord oder zumindest Deutschlandrekord, Weltrekord. Ich habe es in der Zeitung fotografiert, weil ich es zu geil fand. Weltrekord oder Deutschlandrekordhalter eben Bäume umarmen. Himmel. Ernsthaft, die Leute, es haben sich über 800 Leute in der Gruga, das ist ein großer Park in Essen, getroffen, um zeitgleich Bäume zu umarmen. Aber es war mehr so ein Spaßprojekt oder waren das wirklich Menschen, die Bäume lieb hatten? Ich glaube, das war eine bunte Mischung. Da wurde auch tatsächlich Werbung für gemacht in der Essener Uni am Campus, hat mein Bruder mir erzählt. Da haben Leute noch Zeit, um Bäume zu umarmen. Am Campus Essen. Nee, die haben oder am Campus Essen halt Flyer ausgeteilt, um diesen Weltrekord in der Gruga zustande zu bekommen. Zum Bäume umarmen. Aber zurück lass zu deinem Thema. Lass uns schnell zum wissenschaftlichen Thema zurückkommen. Wenn diese Bäumeumarmer ihr Ohr nur dicht genug an den Baum gehalten hätten und genau genug hingehört hätten, dann hätten sie vielleicht, und jetzt wird's pathetisch, die Bäume leise weinen hören. Nein, aber in der Tat... In diesem wissenschaftlichen Paper wurde herausgefunden, dass wenn man nur gut genug hinhört und vor allem in der richtigen Frequenz hinhört, dass man Geräusche hört, wenn der Baum einen Mangel an Wasser hat. Und zwar hört man in der Ultraschall, Knacken, der Autor nennt es Pops. Und auch immer das, also in der Tat sind es, sagen wir mal Ultraschall-Pops, die 100-fach schneller sind als das, was Menschen hören können. Mhm. Also die Bäumeumarmer werden es schwer haben, das zu hören. Aber mit dem richtigen Sensoren kann man durchaus diese Geräusche hören. Jetzt ist die Frage, wo kommen diese Geräusche her? In den Blättern von Bäumen gibt es Zellen und diese Zellen, die öffnen sich regelmäßig, um CO2 aufzunehmen. Mhm. Bei dieser CO2-Aufnahme oder beim Öffnen dieser Zellen verliert der Baum oder die Pflanze allerdings auch Wasser. Einfach weil die Zelle sich öffnen und sich und die Möglichkeit ergibt, sich Wasser abzugeben an die Luft. Dieses Wasser, was die Pflanze oder der Baum verliert, muss ersetzt werden. Über die Wurzeln natürlich. Dieses Wasser wird transportiert in einem Baum in einem Leitgewebe, was, das wusste ich nicht, Xylem heißt, also zumindest im Englischen. Ich vermute mal im Deutschen Xylem, aber da möchte ich mich nicht festlegen. Ist so ein holziges Leitgewebe, durch das das Wasser fließt. Dieses Leitgewebe ist immer wieder unterbrochen von Membranen, die einzelnen Kanäle verbinden. Und jetzt ist das Problem, wenn der Boden sehr trocken ist und oben Wasser abgegeben wird, entsteht quasi ein Unterdruck, also der Baum saugt quasi, wenn du so willst, das Wasser, benötigt Wasser, saugt das Wasser. Es gibt aber unten kein Wasser und dann wird schließlich Luft angezogen. Und wenn diese Luft durch die Membran, also wenn der Druck nur groß genug ist oder die Druckdifferenz, dann dann flutscht diese Luftblase durch die Membran und dann entsteht dieses Geräusch, dieses Ploppen. Ich bin wieder fasziniert. Das ist tatsächlich ein bisschen tragisch für die Pflanze, denn für manche Pflanzen. Ist das nur bei Bäumen oder auch bei so kleinen hier? Tatsächlich auch bei anderen Pflanzen. Dieses Paper beschreibt tatsächlich Holzgewebe, also Holz. Mhm. Aber ich vermute mal, dass es bei diesen Pflanzen hier, die hier gerade neben uns sterben, nicht anders sein wird. Diese Luft, die eingesogen wird und durch die Membran eingesogen wird, das ist übrigens ein Problem natürlich für die Pflanzen. Das ist ähnlich wie beim Menschen. Wenn du Luft in deiner Blutbahn hast, ist das auch ein Problem für dich, weil das verschließt oder verhindert den Blutfluss und daran kannst du sterben. Das wusstest du nicht? Nein. Eine Methode, einen Menschen umzubringen, ist Luft in der Spritze zu haben. Luft in einer Spritze kann gefährlich sein. Wie viele braucht man da? Weil, also, hast du spezielles Interesse? Nein, aber. Das ist der Grund, warum, glaube ich, Ärzte immer erstmal so ein bisschen die Spritze nach oben richten und so ein Stück von dem, und das immer so gegenschnipsen. Genau, und so. Ja. Also Luft in Adern ist nicht gut. Das verschließt dir nämlich die Ader und der Bluttransport kann nicht mehr stattfinden. Hm. Und das Gleiche passiert in den Kanälen auch. Du hast, oder die Pflanze hat dann, also der Baum oder die Pflanze hat dann Luftblasen in diesen Röhrchen, in diesem Leitgewebe. Und dann kann Wasser nicht mehr transportiert werden. Es gibt übrigens manche Pflanzen, die können diesen Schaden reparieren oder besser reparieren als andere Pflanzen. Pinien zum Beispiel. Pinien sind ja nun mal Bäume, die eher in trockenen Gebieten wachsen. Hast du mal über so einen Pinien-Bonsai hier für deinen Büro? Das wäre vielleicht eine Überlegung, ja. Ja, vielleicht sollte ich darüber nachdenken. Aber wahrscheinlich stirbt der dann an anderen. Kakteen. Ja, so der letzte traurige Ausweg. Das möchte ich nicht. Also Pinien sind in der Tat in der Lage, diesen Schaden, der durch die Luftbläschen entsteht, auch täglich beziehungsweise sogar teilweise Pflanzen stündlich zu reparieren. Und deswegen halten diese Pflanzen ein trockenes Klima besser aus als manche andere Pflanzen. Jetzt ist natürlich, deswegen, das Thema habe ich ja genannt, Rettung für meine Büropflanzen. Jetzt ist natürlich, ist man schnell natürlich mit der Überlegung da, kann man Sensoren bauen? Kann man Mikrofone bauen, die diesen Schrei der Pflanzen aufnehmen oder diesen Ultraschall? Genau, dann bitte einmal verstärken, dann hörst du hier immer so ein Ja, das wäre vielleicht nicht das Beste, aber zumindest könnte man es gelegentlich anschalten. Und in der Tat, arbeiten jetzt verschiedene Arbeitsgruppen daran, akustische Sensoren zu bauen, um diese Geräusche der Pflanzen aufzunehmen. Ich habe gesehen von einem Sensor, der ummodifiziert wurde, der eigentlich benutzt wurde, um Risse in Brücken zu detektieren. Also der nimmt diese Crack-Geräusche auf und dann kannst du Abschätzungen machen, wann so eine Brücke kaputt geht oder wann es gefährlich wird. Oder wie sehr die geschädigt ist. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand mit so einem Ding an der Brücke steht und ja, gleich. Hier fahre ich nicht mehr durch. Ja, genau. Diese Sensoren sind relativ teuer, aber es gibt wohl auch zwei Geologen aus Arizona, die bauen gerade einen Crowdfunded-Sensor, um, ja, wenn man so will, mit Pflanzen sprechen zu können. Sie versprechen, im Sommer 2013 damit auf den Markt zu gehen. Also ich bin gespannt. Wie viele Leute das kaufen? Ja, also in der Tat, ich glaube schon, das könnte ein Markt sein. Ja, also, doch, ich kann mir gerade so ein paar Leute vorstellen, die doch sehr glücklich wären, wenn ihre Pflanzen ordentlich wachsen und nicht eingehen. Da bin ich gespannt. Ja. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, also dass es dafür einen Markt gibt. Also wenn du ideale gibt Bedingungen genug bescheuert. Ja, ich weiß nicht, also wenn du den Sensor nur günstig genug baust, wenn du jedem Baum oder jeder Pflanze dann quasi ideale Mengen an Wasser zur Verfügung stellen kann. Okay, das dann aber eher so für industrielle Obsterzeugung oder sowas. So jetzt in die Richtung würde ich okay, denken, ja. Ich dachte ja, jetzt nicht an Büropflanzen. Nee, das glaube ich nicht. Ja, okay, ja, das aber, kann ich mir auch vorstellen. Also erstmal nicht. Ne? Also ja. wie so häufig in der Technologie, wenn du erstmal so ein Gerät entwickelst und es billiger wird, dann ist es natürlich irgendwann auch denkbar, dass... ja, so wie LEDs zum Beispiel, kriegst du ja auch hinterher geworfen mittlerweile. Die waren mal ganz weit vorne und jetzt kannst du die halt, sind das Pfennigartikel. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann, früher oder später, so ein Gerät auch auf den Blumentopf klebt und dir dann halt irgendwann ein Signal gibt, wenn deine Pflanze mal wieder... Gieß mich. Genau. Feed me, Seymour. Ja, das war mein Thema. Ja, auch schön. Interessant. Ich glaube, nur für deine Pflanzen kommt das zu spät. Für diese Pflanze ja, wie so häufig in der Wissenschaft, diese Pflanze, die hier steht, ist nicht mehr retten. Bereits verloren. Aber vielleicht wird er noch. Ich meine, ich gebe ja nicht auf mit diesen Pflanzen. Ja, ne? Ich werde ja Ich werde ja weiter, tapfer weiter Pflanzen Gießen. Kaufen, weil ich zu stolz bin, um mir Kakteen hier reinzustellen und Plastikpflanzen und Plastikpflanzen, da würde ich irgendwann mit Aceton ankommen. Vielleicht finde ich einfach auch dieses Umfeld von sterbenden Pflanzen inspirierend für meine tägliche Arbeit. Genau, man muss nur genug Leid um sich haben. Ja, es muss anderen nur schlechter gehen. Ja. Und da du so ein relativ fröhlicher Mensch bist, brauche ich halt einen Ausgleich. Und da bieten sich meine sterbenden Dahinsiechenden. Ja. Ah, schön. Ja, das war mein zweites Thema für heute. Okay, dann schließe ich mich direkt mal an mit meinem zweiten Thema. Unter dem Titel, hast du wahrscheinlich schon gesehen, im Sendungsplan ist das Kunst oder kann das weg? Ich bin sehr gespannt, was das zu bedeuten hat. Damit meine ich jetzt wie hieß der nochmal, Beuys oder so, mit der Fettecke und der Badewanne? Ja. So ein Schruf, die Putzfrauen weggeputzt haben. Tausende Euro teure Kunstwerke. Kannst du dir übrigens... Ich habe mal ein Kunstwerk gesehen von ihm. Ja, das sieht tatsächlich auch sehr unappetitlich aus, muss ich zugeben. Ist schon sehr... Hat er nicht immer so einen verwesenden Hasen oder so ausgestellt? Ehrlich? Ja, wirklich. Komplett durch, der Mensch. Das ist wirklich... hart, ne? Also einen verwesenden Hasen... Also wenn er damit Geld gemacht hat, ne, da kann ich eine kleine Anekdote aus meinem Leben, als ich noch pubertierend war und meine Eltern mich zum ersten Mal alleine gelassen haben im Sommerurlaub, also ich durfte zu Hause bei den Kumpels bleiben. Meine liebe Mutter hatte mir nur ausreichend Lebensmittel in den Eisschrank gestellt. Dann waren sie weg und ich habe für mich selbst gesorgt, habe ich auch mir ein Hühnchen zubereitet. Ja, du brauchst gar nicht lachen. Ja. Die Zubereitung war gut. Okay. Es war am Tag 1 ihrer Abreise. Den Abwasch habe ich natürlich an Tag 21 gemacht. So schlimm ist es nicht mal bei uns in der WG. Und das, was übrig geblieben war, ich möchte so sagen, ich habe Leben gemacht. Okay. Also wenn Beuys damit Geld gemacht hat oder Kunst, dann finde ich das schon zweifelhaft. Wobei diese Fettbadewanne finde ich auch etwas zweifelhaft. Ich weiß auch nicht, ob die schon immer so aussah, wie ich sie da gesehen habe, oder ob die auch über die Jahre noch ranziger geworden ist. Die Badewanne? Das Fett halt von dieser Badewanne, ne? Achso, nee, das waren zwei unterschiedliche. Einmal die Fettecke, da hat er so ein Kilo Butter genommen und in eine Ecke geklatscht. Ja, tatsächlich. Und das andere war eine Badewanne, die er mit Dreck gefüllt hat und so. Beides ist Putzfrauen zum Opfer gefallen. Also ich glaube, er hat einen ganzen Zyklus, wo er mit Fett gearbeitet hat, diese Fettkunst, weil ich habe fettige Phase. Ich habe da einige. Da kann ich froh sein, dass meine fettige Phase gut. Okay, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ich wollte reden über Kunst und Wissenschaft. Das schließt sich nämlich nicht zwingend aus, sondern ergänzt sich manchmal auch sehr schön. Anfangen möchte ich da, ich habe zwei Kunstwerke ausgesucht, die mich entweder schockiert oder begeistert haben. Anfangen möchte ich mit dem, das mich schockiert hat, ist auch das bekanntere von beiden. Und zwar ist das vom Wim Delvoye, heißt er, glaube ich. Mhm. Kommt aus Belgien, der Mensch, geboren 1965. Und der hat ein Kunstwerk gebaut, eine Maschine, in jahrelanger Arbeit viel mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet, und zwar nennt diese Maschine heißt Cloaca. Und ja, wir ja gleich beim Thema. Genau, bleiben wir beim Thema, Name ist Programm. Und diese Maschine macht Folgendes: Die ahmt technisch den menschlichen Verdauungstrakt nach. Das heißt, der hat wirklich sich mit Wissenschaftlern, mit Biologen, mit Medizinern zusammengesetzt, überlegt, was wo passiert im Körper. Also beispielsweise die Zähne zerkleinern es, der Speichel fängt an, es zu ersetzen, dann wird es im Magen weiter durchgeknetet und im Darm, bla bla bla. Und das hat er mit einer Maschine komplett nachgeahmt. Und diese Maschine füttert man an einer Seite mit Essen und an der anderen Seite kommt Scheiße raus. Und zwar hat er das so gut hinbekommen, dass die optisch nicht, also es sind optisch nicht von natürlichen Exkrementen zu unterscheiden. Boah. Also im Labor natürlich, da kann man noch herausfinden, ob das halt aus Kloaka kommt oder noch aus einem Menschen oder Tier. Aber optisch sind diese Exkremente nicht von natürlichen zu unterscheiden. Das ist schon nicht schlecht, wenn man sich überlegt, man packt vorne eine Paprika rein und hinten kommt Scheiße raus, die halt wirklich auch so aussieht. Ist schon faszinierend. Die Frage ist jetzt, warum macht man sowas? Nummer eins natürlich ist Kunst. Kunst ist es aber nur, wenn jemand sagt, dass es Kunst ist. Und viele messen es auch daran, dass man Geld dafür bekommt. Wobei das eine, also manche Leute messen das daran. Tatsächlich ist dieser Mensch, der war schon bekannter, als er das gebaut hat, auf die Idee gekommen, die Scheiße, die da hinten rauskommt, in Plastiktüten zu schweißen, in Würfel zu packen, auf denen Kloaka draufsteht. Übrigens ein nachgeahmter Cola-Schriftzug, also Coca-Cola. Und hat die Dinger verkauft als Kunstwerke. Mhm. Hammer, oder? Der hat aus Scheiße Geld gemacht. Also wörtlich. Das war das Kunstwerk, was mich irgendwie schockiert hat. Warte mal. Also rein wissenschaftlich ist das natürlich jetzt interessant. Ich könnte mir natürlich schon vorstellen, wenn man sagt, okay, man schmeißt oben Lebensmittel rein, dann würde ich sagen, okay, die Zähne zerkleinern es im Wesentlichen. Mhm. Dann kommt der Magen, das ist im Wesentlichen irgendwie verdünnte Salzsäure. Mhm. Dann hast du vermutlich noch irgendwelche Bakterien irgendwo. Genau. Und es wird noch durchgeknetet und so. Dazu gibt es auch ein Video. Oh. Ich weiß nicht, das jetzt zu zeigen, also dir hier zu zeigen, wird für dich natürlich Sinn machen. Verlinken meine Shownotes. Natürlich, oder? Für unsere Zuhörer eher weniger. Aber wir verlinken das Ganze. Da sieht man wirklich die komplette Maschine einmal, wie die gefüttert wird. Wie groß ist die? Also die ist relativ groß. Also die füllt so eine halbe Halle. Also die ist jetzt nicht irgendwie auf so einem Schreibtisch, sondern die ist schon ein paar Meter lang. Das heißt, die wird hier nicht reinpassen? Nee, die wird hier in das Büro nicht reinpassen. Die ist schon relativ groß. Faszinierend. Der hat auch noch, um einmal kurz diesen Künstler nochmal vorzustellen, der hat noch ein anderes berühmtes, oder zumindest, ich kannte es vorher schon, Kunstwerk geschafft, und zwar Tim. Tim? Tim, groß geschrieben. Und zwar ist dieses Kunstwerk auf dem Rücken von Tim Steiner, einem Schweizer. Und zwar ist es eine Tätowierung auf dem Rücken eines Schweizers. Die hat dieser Künstler hat die halt gestaltet, hat diesen Mann 150.000 Euro dafür bezahlt, dass er sich die Hälfte davon hat er bekommen, die Hälfte von 150.000 Euro, dafür, dass er sich den kompletten Rücken hat tätowieren lassen mit diesem Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk wurde dann verkauft an einen deutschen Sammler, der jetzt das Recht hat, jedes Jahr 3 bis 4 Wochen Tim Steiner in einer Galerie auszustellen. Oh Himmel. Und jetzt kommt das, was ein bisschen eklig ist. Wenn Tim Steiner stirbt, bekommt der den Rücken abgezogen und Also das finde ich jetzt persönlich für mich jetzt nicht so schlimm. Also wenn ich tot bin, kannst du mir gerne... Ja, dann ist halt Latte, ne? Aber dass dieser Tim Steiner für wie viele? 150.000 Euro? Ja, für die Hälfte davon. Also für 75.000. Bis zum Rest seines Lebens steht er für 3 Wochen in einer Galerie. Ja, oder er sitzt auf dem Hocker, um genau zu sein. Ich habe da mal Bilder von gesehen. Das ist aber viel Lebenszeit, oder? Ja, schon, ne? Andererseits bekommt er, du siehst ein bisschen die Welt, ne? Also kriegst die Reise bezahlt. Also der ist in unterschiedlichen Galerien? Ja, nicht immer in einer, sondern halt, wo halt sein Herr ihn gerade ausstellen möchte. Boah, das ist aber wie so ein Pakt mit dem Teufel. Ja, oder? Es ist so ein also bisschen. Aber wollte ich auch nur am Rande erwähnen. Das ist halt auch noch ein Kunstwerk, von dem der Kloaka gemacht hat. Hat jetzt nichts mit Wissenschaft zu tun, aber da weiß man mal, wie dieser Künstler tickt. Der ist halt ein bisschen durch. Das interessant wäre natürlich zu fragen, ob der auch weiterverkauft werden kann, wenn ich jetzt mein Recht. wenn mir dein Rücken gehören würde und ich würde den dann weiterverkaufen und die Bedingungen, unter denen du ausgestellt wirst, werden härter, wäre natürlich auch hart. Das habe ich nicht gelesen. Was ich aber gelesen habe, ist, es wird vererbt. Wenn dieser Sammler stirbt, erben das seine Erben. Halt dieses Recht okay, und so weiter. Ja, okay. Das ist schon faszinierend. Jetzt, das war wie gesagt der Künstler, der mich ein bisschen schockiert hat, aber es gibt viele Künstler, die mit Physik oder generell mit Wissenschaft Kunst machen. Und einen, den ich richtig cool finde, über den ich noch gestolpert bin, ist Arthur Ganson. Okay. Kommt aus Connecticut, geboren 1955, und der hat ein Kunstwerk geschaffen, das nennt sich Arbeitsäonen. Dieser Künstler macht kinetische Kunst, das heißt Kunstwerke, die sich bewegen, wo etwas passiert. Und dazu gibt's auch ein Video, das wir verlinken. Und zwar Arbeitsionen ist eine Maschine, die Unendlichkeit halt anschaulich macht, beziehungsweise ja, die wenn man drüber nachdenkt, echt eine Menge Physik vermittelt. Dazu, der Künstler hat dazu geschrieben, Arbeitsionen geteilt, wieder geteilt und abermals geteilt. Alle mühelos aufbewahrt in einem mikroskopischen Raum zwischen den Zähnen. Ich verstehe kein Wort. Dachte ich mir. Dazu muss man nämlich die Maschine kennen. Die Maschine ist eine Maschine, die besteht aus 25 Doppelzahnrädern. Die Zahnräder haben abwechselnd 14 Zähne oder 120 und sind so zusammengesteckt, dass die immer eine Untersetzung von 14 zu 120 haben. Mhm. Und das immer weiter. Das heißt, vom ersten bis zum letzten Zahnrad haben wir eine Gesamtumsetzung von 1 zu 8,5 hoch 24. Das ist eine riesige Untersetzung. Und die erste, der erste Zahnrad läuft mit welcher Geschwindigkeit? Das erste, das wollte ich jetzt sagen, das erste Zahnrad läuft mit einer Geschwindigkeit von 79,2 Umdrehungen pro Minute. Hm. Das ist schon relativ schnell, also okay. Das ist mehr als eine Umdrehung pro Sekunde. Ja. Und das letzte Zahnrad in der Kette, das schafft 3,2 mal 10 hoch minus 21 Umdrehungen pro Minute. Das klingt jetzt für jemanden, der sich mit diesen Zehnerpotenzschreibweisen nicht auskennt, nach Quatsch, beziehungsweise kann man sich nichts darunter vorstellen. Anders gesagt, das letzte Zahnrad in der Kette, während sich das erste mehr als einmal pro Sekunde dreht, braucht das letzte Zahnrad bei dieser riesigen Übersetzung für eine Umdrehung 594 Billionen Jahre. Das dürfte länger sein, als unser Universum alt ist, oder? Boah, da würde ich mich, also da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster, aber es ist schon verdammt lang. Das Schöne an dieser Maschine ist, wenn man die sieht, das letzte Zahnrad ist zur Hälfte in einen Betonklotz einbetoniert. Hä? Ja, es dreht sich ja quasi nicht. Ja, schon, aber wenn es einbetoniert ist, also um eben noch zu sagen, wie alt das Universum ist, runde 14 Milliarden Jahre. Okay, ja, dann ist es deutlich mehr als... Das letzte Rad, aber um darauf zurückzukommen, ist einbetoniert? Das ist einbetoniert, zur Hälfte. Ich das Video dazu zeige ich dir mal ganz schnell, das geht nämlich nur 19 Sekunden. Guck mal kurz hin. Da siehst du das? Wir haben das erste Zahnrad, also erstmal mit so einer kleinen Schnecke aufs erste ja. Zahnrad übertragen. Von Übersetzung zu Übersetzung werden die Zahnräder immer langsamer, bis man halt zum letzten Zahnrad kommt, das halt wirklich zur Hälfte in so einem riesen Betonklotz drin steckt, weil es sich quasi nicht mehr dreht. Und jetzt versteht man auch den Text, den der Künstler dazu geschrieben hat. Diese Drehung am Anfang, diese Energie, wird von Zahnrad zu Zahnrad weniger, aber irgendwo, man muss sich ja vorstellen, irgendwo muss sich ja was drehen. Und das geht zwischen den Zahnrädern, also nicht verloren, sondern steckt von Übersetzung zu Übersetzung. Wenn man sich das jetzt mal im kleinen Maßstab vorstellt, es sind ja Atome, die sich bewegen in diesen Rädern. Mhm. Das heißt, das landet alles in einer riesigen Verspannung am Schluss, in diesem letzten Zahnrad. Das heißt, diese ganze Energie vom Anfang, also alles, was sich da dreht, hängt irgendwie nachher in den Bindungen der Atome fest. Das ist ja irre. Ja. Finde ich super. Also wenn ich so ein Ding kaufen könnte, würde ich mir eine Wohnung stellen. Ich würde den ganzen Tag davor sitzen. Du kannst aber lange davor sitzen. Ne? Ich habe tatsächlich noch ein Video gefunden, das Ding hat auch einer aus Lego nachgebaut. Aber das finde ich für irre. Kunst und, also das ist wirklich so ein Stück, wo ich wirklich sage, wow, Kunst und Physik passt super zusammen. Also das finde ich schon faszinierend. Ja, also unbedingt mal angucken, das Video. Wir werden das Video verlinken. Arbeitsionen. Damit bin ich durch. aber schon sehr interessant, ja. So. Ich sehe, du hast noch was vorbereitet. Ja, ich aus dieser Schwere, also aus dieser intellektuellen Schwere, die du hier über uns gezogen hast. Ein bisschen klugscheißern. Ja, ich finde das schon, fand ich schon interessant. Müssen wir noch ein bisschen, müssen wir uns wieder auf ein normales Niveau bringen, ja. Würde ich sagen. Darf ich jetzt auf den Link klicken, wo steht, nicht Nein. angucken? Ach Mann. Wir bringen uns auf ein normales Niveau. Und was könnte normaler sein als der normale Durchschnittsamerikaner? Ich habe einen Quiz gefunden, ein Wissensquiz, ein Science and Technology Knowledge Quiz. Oh Gott. Das machen wir jetzt noch zum Ende unserer Sendung. Das heißt, ich darf mich jetzt am Schluss nochmal richtig schön blamieren, oder? Du wirst dich jetzt messen mit dem Durchschnittsamerikaner. Also die Frage, wir stellen jetzt ein paar Fragen. Warum ich das Gefühl, dass das verdammt peinlich wird. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sonst hätte ich die, ich würde dich doch niemals ins offene Messer. Nein, natürlich nicht. Werde ich doch niemals ins offene Messer. 13 Fragen. Mhm. Und am Ende werden wir sehen, wie du dich gegen den Durchschnittsamerikaner schlägst. Okay. Ich muss mich schon mal entschuldigen, dafür, dass ich, also die Fragen sind natürlich auf Englisch und ich werde versuchen, sie zu übersetzen, so gut wie ich kann. Dieses Quiz wurde erschaffen, sagen wir mal, von der Organisation Smithsonian's. Das ist so ein Smithsonian ist so ein Konglomerat aus unterschiedlichen Museen in Amerika. Mhm. Und die haben offensichtlich auch dieses Quiz sich ausgedacht. Dann hau mal rein. Okay, die erste Frage, Reinhard. Die erste Frage ist, alle Radioaktivität ist menschengemacht. Ist diese Aussage richtig oder falsch? Die ist falsch. Bist du dir sicher? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Also ich meine, so Atomkraftwerke, ja, menschengemacht, aber das Zeug da drin war vorher ja schon da. Das hängt natürlich. Also, okay. Elektronen sind kleiner als Atome. Ist das richtig oder ist das falsch? Ich würde sagen, das ist richtig, weil Elektronen sind ja Bestandteile von Atomen. Ich kreuze hier jetzt immer deine Antworten an. Die Auswertung gibt es dann nachher. Ah, ne? Ja. Also du bis zum Ende weißt du nicht. Hast du nur das war hart. Ja, das war hart. Nächste Frage, die dritte von 13. Laser fokussieren Schallwellen. Ist diese Aussage richtig oder falsch? Boah, das ist aber falsch. Die ist falsch, okay. Ja. Nehme ich mal so zur Kenntnis. Die Kontinente, Frage 4, die Kontinente, auf denen wir leben, bewegen sich seit Millionen von Jahren und werden sich auch noch weiterhin bewegen. Ist diese Aussage wahr oder falsch? Ist wahr. Die ist wahr. Da wird dir natürlich so mancher Kreationist in Amerika bereits an den Hals springen. Ja. Aber gut, Millionen von Jahren gibt es die Erde ja noch gar nicht. Ne? Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Ja. Frage 5. Welche der folgenden Typen von solarer Strahlung Da scheitert mein Übersetzen. Okay, ich kann ja auch lesen, ich übersetze mir die mal selber. Welche Arten von Sonnenstrahlung wird durch Sonnenschutzmittel aufgehalten? Vielen Dank, ja. X-Rays, also Röntgenstrahlung, Infrarotstrahlung, Ultraviolettstrahlung oder Mikrowellen. ich tippe mal auf Ultraviolett. Wobei X-Ray wäre auch praktisch. Ne? Schönen Urlaub in Fukushima. Jetzt wird's schwer. Frage Nummer 6. Die Nanotechnologie beschäftigt sich mit Dingen, die sehr klein sind, groß sind, kalt sind oder heiß sind. Ach, kalt, heiß. Ich nehme mal klein. Klein nehme ich zur Kenntnis. Frage Nummer 7. Welches Gas gibt es in der Erdatmosphäre am meisten? Wasserstoff, Stickstoff, CO2 oder Sauerstoff? Da habe ich prinzipiell natürlich erstmal keine Ahnung, aber ich sag mal Stickstoff. Prinzipiell keine Ahnung, ich bitte dich. Frage Nummer 8. Das ist ja das Wichtigste, ne? So auch als generell als Doktorand. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ist in jedem Job wichtig. Wollte ich gerade sagen, ja. Welches ist die Hauptfunktion von roten Blutzellen? Blutkörperchen. Der Kampf gegen Krankheiten im Körper, der Transport von Sauerstoff in allen Teilen des Körpers oder die Übersetzung hier, das Blut klumpen lassen. Ja, also Schürfwunden, so Zeugs, ne? Verschließen, also, ne? Verschließen, so, ja. Genau. Da ich früher fleißig kleine Zeichentrickserien aus Osteuropa geguckt habe. Oder nee, aus Frankreich kamen die, aus Frankreich, Entschuldigung. Wie hieß die nochmal jetzt? Es war einmal der Mensch. Genau, es war einmal das Leben, hießen die. Und die haben immer Sauerstoff durch die Gegend getragen. Sehr gut, ja. Und da diese kleinen Bällchen, die auf dem Rücken. Da sagt man deutsches Fernsehen. Es war ja französisches. Das stimmt, ja. Geht ja eher so Richtung Arte. Aber da schlägt natürlich Fernsehen, bildet, Fernsehen, ne? In Amerika knallhart zurück. Ne? Ja, also die gucken sowas natürlich nicht. Ja, wir aber heute auch nicht mehr. Wenn du fragen würdest, ob Dieter Bohlen Sauerstoff dich nimmt. Ja, aber ne. Aber du bist noch durchgekommen. Na gut. Ich bin noch durchgekommen. Frage Nummer 9. Welches oder was ist das größte Problem von der zu viel Benutzung von Antibiotika? Es kann dazu führen, dass Bakterien resistent werden gegen Antibiotika. Antibiotika sind sehr teuer. Oder werden Menschen süchtig nach Antibiotika? Ja, ich kann mich noch letztes Mal dran erinnern, ich konnte kaum abwarten, wenn ich die nächste Pille einwerfen durfte. Es bilden sich resistente Bakterien. Sehr gut. Also, ich darf ja noch nicht spoilern. Ob das stimmt, Reinhard? Wie oft hast du den Test zu Hause gemacht, um alle richtigen Antworten zu kennen? Ja. Frage Nummer 10. Es wird immer spannender. Was ist ein Beispiel für eine chemische Reaktion? Wasser kochen, das Lösen von Zucker oder dem Rosten von Nägeln? Das Rosten von Nägeln. Oh, oh. Ich habe ein Chemiepraktikum mal mitgemacht. Frage Nummer 11. Was ist die beste Methode, um herauszufinden, ob ein neues Medikament effektiv eine Krankheit bekämpft? Ein Wissenschaftler hat 1000 Freiwillige. Sollte dieser Wissenschaftler nun jedem das Medikament geben und sehen, wie vielen Menschen es am Ende besser geht? Oder sollte er nur der Hälfte das Medikament geben und der anderen Hälfte nicht und dann die beiden Gruppen miteinander vergleichen? Sag mal, Hälfte, Hälfte. Frage Nummer 12. Immer noch nicht fertig? Nee, 13 Fragen. Okay. Also Frage Nummer 12. Was glauben Wissenschaftler führt die dazu? Die meisten Wissenschaftler. Ja. Was glauben die meisten Wissenschaftler, dass welches Gas ist dafür verantwortlich, dass die Temperatur in der Atmosphäre steigt? CO2. Wer das hier in Deutschland nicht mitbekommen hat, der... Gut, die anderen Gase soll ich dir nicht mehr vorlesen. Nee, bitte nicht. Aber Radon ist auch dabei. Radon ist für eine strahlende Zukunft. Die letzte Frage, Frage Nummer 13 von 13. Welche natürliche Ressource wird mit dem mit der Methode des Fracking gefördert? Mhm. Kohle, Diamanten, Gas, also sag schnell. Erdgas, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Erdgas oder Silizium? Erdgas. Letzte gut, so das war die letzte gesehen. Frage. Jetzt müssen wir noch beantworten, ob du männlich oder weiblich bist. So was darf man doch gar nicht fragen. Mach mal männlich. Machen wir mal männlich. Jetzt muss ich dein Alter noch angeben. Ja, ist falsch. Da drunter. Sollen wir das noch für die Hörer auflösen? Ja, ich bin 30. Okay, du bist 30. Okay, was ist die höchste Ausbildung, die ich habe? Du bist Absolvent einer Universität. Ja. Und jetzt drücke ich auf Get Your Results. Ja. Und dann sehen wir, wie du dich gegen den Rest von Amerika geschlagen hast. Durchschnittsamerikaner. Genau. Sag mal. Du hast 13 von 13 Fragen richtig beantwortet. Wow. Damit bist du besser als 93% der amerikanischen Bevölkerung. Und nur 7% von den Amerikanern, also du gehörst zu den 7 schlausten Amerikanern, wenn du dorthin gehen würdest. Ich wusste ja, also ich habe mir ja schon gedacht, dass da sowas in die Richtung rauskommt, aber das ist ja echt mal krass. Ist schon ein bisschen hart, ne? Ja, wobei ein Land, in dem viele Leute noch an Kreationismus glauben, das ist, das sagt schon eine Menge. Was glaubst du, jetzt gibt's hier noch eine schöne Auswertung. Wir stellen den Link, na gut, jetzt ist natürlich, das ist ein bisschen uninteressant, natürlich jetzt für die Hörer, stelle ich gerade fest, dieses Quiz noch zu machen. Aber wir stellen den Link trotzdem mal in die Shownotes. Was glaubst du, war davon... Also zumindest Freunden zeigen. Hier, genau, ja, das kann ja man machen, ja. Hier ist eine relativ ausführliche Auswertung, wie Frauen gegen Männer abgeschlossen haben, welche Altersgruppen wie abgeschlossen haben und welche educational levels, also welche Ausbildungsstufen wie abgeschlossen haben. Aber ich möchte gar nicht so auf die einzelnen Gruppen eingehen, aber wir schauen uns nochmal ein bisschen das Gesamtergebnis an, also alle Amerikaner. Was glaubst du, war von all diesen Fragen die schwerste? Also wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr an alle erinnern, nee, aber leider nicht. Ich sag dir, ich löse einfach. Die schwerste Frage für die Amerikaner war tatsächlich nach dem häufigsten Gas in der Atmosphäre. Ernsthaft? 20% konnten diese Frage richtig beantworten, dass es Stickstoff ist. 20%. Auch noch Erderwärmung? Es gibt keine Erderwärmung. Auch noch ganz gut dabei. Ich glaube, es wird noch anders ausfallen, wenn du noch die Antwortmöglichkeit Jesus bei jeder Frage mit unten dran haust. Wahrscheinlich gibt es noch einige, die sich geweigert haben, diese Frage oder dieses Quiz zu machen. Ja. Es gab noch unter 50% Richtige, mit 47% gab es auch noch bei der Frage, sind Elektronen kleiner als Atome? Wenn du dich erinnerst, die Antwortmöglichkeiten waren wahr oder falsch. Ja. Und 47% hatten recht. Du siehst, ja, ja, also du hättest auch Affen da hinsetzen können, die einfach völlig statistisch auf eine der Antwortmöglichkeiten zeigen und die wären genauso gut gewesen wie der Durchschnittsamerikaner. Genauso beim Laser. Der Laser fokussiert Schallwellen. Haben auch 50%. Ist ja schließlich ein Laser, Sound Amplification. 52% haben gesagt, ja, ist richtig. Oh Gott. Auch da hätten die Affen besser abgeschlossen. Was haben wir noch? Eine Frage war auch noch unter 50% oder knapp. Okay, das war das mit dem Natural Gas, mit dem, jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen. Fracking? Ja, mit dem Fracking, genau. Achso, Erdgas. Erdgas, ja. Das haben auch nur 51% immerhin gewusst. Oh Gott. Bist du genauso frustriert wie ich? Ich bin schockiert. Ist schon ein bisschen übel, ne? Ja, aber hallo. Wir müssen aufpassen, dass es mit uns... Ach, wieso? Wir haben jetzt die Bachelor-Master-Studiengänge, es wird alles besser, wie wir merken. Wir müssen aufpassen und wir passen auf. Wir bleiben methodisch inkorrekt, glaube ich. Ja. So, sollen wir langsam zum Ende kommen? Wird Zeit. Mein Bier ist alle. Mein Bier ist auch alle. Wir machen Feierabend. Wir könnten noch darauf hinweisen, dass wir jetzt auch einen Twitter-Account haben. Genau. M-Inkorrekt. Min-Korrekt. Min-Korrekt. Ich hatte tatsächlich, wurde ich aufgefordert von Twitter, als ich... ich sollte unseren Account bestätigen, als du diesen Account angefertigt hast. Und ich habe nicht min-korrekt eingegeben, sondern immer methodisch inkorrekt als Benutzernamen. Ja. Und dann kommt ja immer diese Abfrage, ob du ein echter Mensch bist. Also diese Buchstabenkombination, die du eingeben musst. Catchers. Und ich habe heute Morgen dann angefangen, diese Buchstabenkombination einzugeben. Aber natürlich auch immer den falschen Benutzernamen. Und nachdem ich das 6., 7. Mal gescheitert war an der Frage, bist du ein echter Mensch, bin ich in eine kleine Sinnkrise gefallen, die sich dann aber aufgeklärt hat. Also unser Twitter-Account lautet min-korrekt, also M-inkorrekt. Da twittern wir unter anderem die Bilder gleich von unserem kleinen Bierexperiment hier. Wir twittern natürlich auch, wenn wir neue Folgen haben, auf Sendung gehen, genau, wenn wir neue Folgen haben oder wenn irgendwas anderes Weltbewegendes in unserem Wissenschaftsalltag passiert. Ja, sowas wie Forschungsförderung. Genau. Wir haben natürlich auch eine Seite bei WordPress. Wir freuen uns über Kommentare. Ja, wir freuen uns die Adresse sollten wir nochmal erwähnen. Bitte. Falls Leute das hier über iTunes oder so bekommen. Die Adresse ist www.methodisch-inkorrekt.de. Da kann man sich das Ganze auch anhören, wenn man es jetzt nicht unbedingt über irgendeinen Podcatcher laden möchte. Wir freuen uns über Kommentare, positive wie negative. Wir würden uns gerne verbessern, immer zu. Deswegen freuen wir uns auch über negative Kommentare, aber natürlich auch über ermutigende. Ja, ich glaube, damit fertig sind wir durch. Noch was zum Abschluss? Mir hat es wieder Spaß gemacht. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ein kleines Video habe ich, glaube ich, noch. Das ist es nicht. Genau. Auf der Homepage steht demnächst auch immer noch, wann die nächste Folge rauskommt. Ah, okay. Auch schön. Also dann muss man nicht immer überlegen, wann war die letzte, wann ist in 2 Wochen, sondern steht oben rechts noch so und so viele Tage, Stunden, bis wieder Spaß. In genau 2 Wochen, denke ich, gibt's wieder Spaß. Ja, ich denke auch. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, macht's gut. A long, long time ago, long before the Super Bowl and things like lemonade, the Hellenic Republic was full of smarts, and a question resting on the Grecian hearts was, what is the circumference of a circle? But they were set on rational numbers, and it ranks among their biggest blunders. They worked on it for years, and confirmed one of their biggest fears. I can't be certain if they cried when irrationality was realized, but something deep within them died the day they discovered pi. Thinking pi, pi, mathematical pi, 3.14159265358979323846262 6433832 7, not rounded. Well, this kind of pie is different than most. It hasn't got berries, ain't spread on toast. And that's how it's always been. We keep extending its decimal places, pushing our computers through their paces, but we'll never reach the end. So why the fascination with a number whose end is just a myth? Whence the adulation for mental masturbation? It might have something to do with the stars, to calculate distances from afar, but that's just a guess about the way things are regarding the precision of pi. I am pondering pi, pi, mathematical pi, 3.14159265358979323846264338327. Now I feel that I should mention pi is applicable in any dimension, at least as far as I know. If there were no pi, we'd be missing things like marbles and mugs and balls of string and sports such as soccer and curling. The orbs and their celestial paths navigate along elliptical graphs. Ellipses have pi in them too. Just one side of them has groove. You can see pi in most everything. It's in Cornell's electron storage ring, and also in slinkies and other springs. And that's why it's important to know pi. You should memorize pi, pi, mathematical pi, 3.14159265358979323846264338327. Once one night I had a dream that pi was gone and I had to scream, 'cause all my things had disappeared. Can you imagine a world like that? Circles aren't round and spheres aren't flat. It's the culmination of everything we feared. 'Twas a nightmare of epic proportions, one that gave me brain contortions. Oh wait, I mean contusions. They put me in some institutions. But then I escaped and now I'm free to sing of the virtue of pie. Pie, pie, mathematical pie. 3.14159265358979. 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7.